Dornröschen. Auf dem schönen Schloss Nidenwaldstein im Odenwald lebten vor Zeiten ein König und eine Königin. Die waren so glücklich und hatten einander so lieb, dass die Menschen im Königreich sagten, der ist so glücklich wie der König. Oder sie liebt ihren Mann so von Herzen wie die Königin. Eines aber fehlte den beiden zu ihrem Glück. Und weinend gestand die Königin eines Tages dem König, geliebter Mann, hätten wir doch nur ein Kind. Verzage nicht, liebe Frau. Ich kenne ja deinen Wunsch. Auch mir wäre es die größte Freude, hätten wir einen Sohn oder eine Tochter. Wir wollen den Himmel anflehen, dass er unser Bitten erhört. Da trug es sich zu, als die Königin einmal im marmornen Teich des Schlossgartens badete, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land hüpfte und zu ihr sprach. Quack, quack, Frau Königin, quack, hört mich an, quack, quack. Oh, was willst du von mir, feuchte Geselle? Quack, Königin, quack, quack, dein Wunsch wird in Erfüllung gehen, quack. Ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen, quack, quack, quack, quack. Warte, guter Frosch, sage mir noch. Aber der Wasserplanscher war schon wieder in den Fluten des Teiches verschwunden und ließ die Frau mit ihren Fragen allein. Was der Frosch gesagt hatte, das geschah. Und die Königin gebar ein Mädchen, das war so schön, dass der König vor Freude sich nicht zu lassen wusste. Ist es nicht ein Wunder, ein wie liebliches Kind uns als Tochter geschenkt wurde? Fürwahr, lieber Mann. Sie ist so schön, wie die schönste Rose, die je im Schlossgarten geblüht hat. Röschen, das soll der Name des Kindes sein. Lass uns ein großes Fest ausrichten, um die Geburt der Prinzessin zu feiern. Fürsten, Grafen, Edelleute und alle Freunde und Verwandten sollen zugegen sein. Auch wollen wir nicht vergessen, die 13 weisen Frauen des Reiches einzuladen, dass sie dem Kind hold und gewogen sind. Das wollen wir tun. Aber ach, hast du daran gedacht, dass wir gar nicht alle 13 bewirten können? Wir haben doch nur 12 goldene Teller. So muss eben die Fee, welche so tief im Walde wohnt, zu Hause bleiben. Ich habe sie ohnehin nie sonderlich leiden mögen. Vielleicht werden wir sie ein andermal einladen. Das Fest wurde mit aller Pracht gefeiert und das Schloss Nidenwaldstein glich einer Kaiserburg während einer Krönung. So üppig geschmückt war es. So stolz wehten die bunten Fahnen im Winde. So reich gekleidet waren die Gäste. Und der Duft von Gesottenem und Gebratenem zog bis in den Odenwald hinein. Als die Feierlichkeiten zu Ende waren, traten die 12 weisen Frauen an die Wiege des Kindes und beschenkten es mit ihren Wundergaben. Die eine wünschte der Prinzessin Tugend, die andere Schönheit fürs ganze Leben, eine dritte Reichtum, die vierte einen würdigen, schönen Mann und die anderen, was sonst noch auf der Welt zu wünschen ist. Gerade wollte die letzte Fee ihren Wunsch aussprechen, da hörte man hastige Schritte die Treppe zum Festsaal heraufeilen. Ängstlich zupfte die Königin ihren Mann am Ärmel seines vornehmen Rockes, als sie erkannte, wer da unangemeldet in das schöne Fest hereinplatzte. Sieh nur, Mann, die 13. der weisen Frauen, wie ihre Augen funkeln. Schau sie dir an, wie glühende Kohlen. Oh, mir an nichts Gutes. Hab ich euch gefunden, ihr undankbares, stolzes Pack! Und sieh da, ihr Schwestern seid euch auch nicht zu schade, auf dieser vor Hochmut stinkenden Burg zu erscheinen. Sage mir, König von Nidenwaldstein, warum fand man nicht auch mich eine Einladung zu diesem Fest für würdig? Nun, heraus mit der Sprache. Gute Fee, es fällt mir schwer zu sagen, aber wir hätten dich nicht mit der nötigen Ehrerbietung bewirten können. Wir besitzen nur für 12 von euch goldene Teller. Ach, was, gute Fee, goldene Teller! Bin keine gute Fee mehr für euch. Bitter werde ich rächen, dass man es nicht für notwendig hielt, mich einzuladen. Darum hört wohl her. In ihrem 15. Lebensjahr soll sich die Königstochter an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Ohne noch jemand anzusehen oder zu grüßen, verließ die Unglücksfee raschen Schrittes den Saal. Schreckensbleich und keines Wortes mächtig starrte der König ihr nach, während seine Frau schluchzend über der Wiege zusammenbrach und rief: Oh, du mein armes Kind, so sollen denn alle die guten Wünsche um eines einzigen schlechten Willen vergeblich getan sein? So soll unsere geliebte Tochter, kaum erblüht, schon wieder dahin welken und uns verlassen. Nein, nein, es darf nicht sein. Lass dich trösten, Königin. Erst 11 von uns weisen Frauen haben ihren Wunsch gesagt. Der meinige ist noch offen. Wisse, aufheben kann ich den bösen Spruch nicht, wohl aber ihn mildern. Vernehmt denn. Sticht sich die Königstochter an der Spindel, so soll sie nicht tot sein, sondern wird nur in einen tiefen Schlaf fallen, der 100 Jahre währen wird. Der König, der sein geliebtes Kind vor dem Unglück gern bewahren wollte, ließ den Befehl ausgehen, dass alle Spindeln im ganzen Königreich verbrannt werden sollten. An dem Mädchen aber gingen die Gaben der weisen Frauen alle in Erfüllung. Es war so schön, sittsam, freundlich und verständig, dass jeder Mann, der Prinzessin Röschen ansah, es lieb haben musste. Da geschah es, kurz bevor das Kind sein 15. Lebensjahr vollendet hatte, dass ein neuer Kaiser die Regierung antrat und alle Könige mit ihren Frauen sich zum fernen Kaiserhof begeben mussten, um dem neuen Herrn zu huldigen. So verließen auch der König und die Königin von Nidenwaldstein ihr Schloss und zogen von dannen. Bald war der Tag herangekommen, an dem Prinzessin Röschen 15 Jahre alt wurde. Der Koch hatte ihr einen großen Kuchen gebacken und vom Hofnarren des Königs war dafür gesorgt worden, dass das Mädchen an seinem Ehrentage keine Langeweile verspürte. Doch die schönste Nachricht für Röschen war es, dass ihre Eltern heute noch heimkehren würden. Freudig durcheilte sie das ganze Schloss vom Thronsaal bis zum entlegensten Winkel, besah Stuben und Kammern, wie es ihr gerade in den Sinn kam, und gelangte endlich auch am Ende des Gartens an einen alten Turm. Überrascht dachte sie: Seltsam. Noch nie ist mir der Turm aufgefallen. Wie geheimnisvoll er aussieht. Und das Gemäuer ist so alt und bröcklich. Ich möchte wohl wissen, was sich in diesem Turm verbirgt. Hoffentlich gelingt es mir, die schwere Tür zu öffnen. Es glückte dem Kind. Nun stieg Röschen vorsichtig, Schritt vor Schritt setzend, die enge, knarrende Wendeltreppe hinauf. Wie dunkel ist es hier. Ich sehe nicht einmal die eigene Hand vor Augen. Oh, Fledermäuse, fort mit euch, ihr garstigen Tiere! So, nun bin ich oben. Oh, da ist ja eine kleine Tür. Und in dem Schloss steckt ein alter, verrosteter Schlüssel. Ich will ihn umdrehen. Da sprang die Türe auf und die Prinzessin sah in ein kleines Stübchen hinein, in dem eine alte Frau mit einer Spindel saß und emsig ihren Flachs spann. Zu ihren Füßen lag schnurrend ein rabenschwarzer Kater. Guten Tag, Mütterchen. Guten Tag, mein Kind. Komm nur herein zu mir. Gerne. Was machst du da, Mütterchen? Ich spinne. Und was ist das Ding, was da so lustig herumspringt? Das ist eine Spindel, mein Kind. Ich möchte wohl auch spinnen können. Komm, Mütterchen, lass mir einmal die Spindel. Bitte, da hast du sie. Ich danke dir. Au! Oh! Kaum hatte die Prinzessin die Spindel angerührt, so war der Zauberspruch in Erfüllung gegangen. Sie hatte sich in den Finger gestochen. In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, sank Röschen auf das Bett nieder, das da stand, und fiel in einen tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloss. Auch der König und die Königin, die eben durch das Schlosstor geritten kamen, wurden davon befallen. Ach, endlich wieder daheim, liebe Königin. Wie freue ich mich auf das Wiedersehen mit unserem Prinzesschen. Ach, was ist denn das? Kein Hofstaat, uns zu begrüßen? Das Schloss ist wie ausgestorben. Was ist denn nur mit mir? Ich bin auf einmal so müde. Auch ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Aber was ist denn das, König? Du kannst dich doch nicht auf dem Hofe schlafen legen. Was sollen die Diener denken? Du. Ach was, es ist gleich. Auch ich muss mich ausstrecken. So. Auch in der Küche des Schlosses endete jäh alle Betriebsamkeit. Eben noch war vom Koch bemerkt worden, dass der Küchenjunge den Festbraten hatte anbrennen lassen. Zornig wollte er den Tunichtgut an den Haaren ziehen. Oh, du nichtsnutzige Schlafmütze. Was? Welch ein Unglück hast du schon wieder angerichtet. Warte nur, das soll dir teuer zu stehen kommen. Aber ich weiß nicht, wie es kam, Meister. Ich war doch auf einmal so müde. Was? Müdigkeit? Das gibt es nicht, du Faulpelz. Warte, ich werde dich beuteln, dass dir Hören und Sehen vergeht. So und so. Nanu, was ist nur mit mir? Ich kann nicht mehr. Muss mich setzen. Todmüde taumelte der Koch in der Küche herum und tappte nach einem Stuhl. Aber er bekam nur die große Schüssel mit dem Kuchenteig zu fassen. Mit einem Stoßseufzer sank er in den weichen Brei, der blubbernd unter seinem Körper auseinanderquoll, um sich dann wieder wie ein Federbett über seinen Bauch zu breiten. Das Feuer, das auf dem Herd flackerte, wurde still und schlief ein. Der Braten hörte auf zu brutzeln. Ja, alles auf dem Schloss war in einen tiefen Schlaf gefallen. Auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hofe, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen an der Wand. Und der Wind legte sich und auf den Bäumen im Schlossgarten regte sich kein Blättchen. Rings um das Schloss begann nun eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher wurde und endlich das ganze Schloss umgab und darüber hinaus wuchs, dass gar nichts mehr von Niedenwaldstein zu sehen war. Nicht einmal die Fahne auf dem Dach. Viele, viele Jahre gingen ins Land. Da geschah es, dass ein junger Königssohn einmal durch den Odenwald ritt und unterwegs einen alten Mann von dem verwunschenen Schloss und der schönen Prinzessin erzählen hörte. Wissbegierig lauschte der Prinz seinen Worten. Ich weiß es von meinem Großvater. Der hat noch miterlebt, wie damals die Dornenhecke um das Schloss wuchs. Seitdem haben schon viele Königssöhne versucht, die schöne Prinzessin zu erlösen und durch die Hecke in das Schloss zu dringen. Aber es war ihr Verderben. Die Dornen, als hätten sie Hände, hielten fest zusammen. Und die Jünglinge blieben darin hängen und starben eines jammervollen Todes. Sie alle haben ihr Leben vergeblich aufs Spiel gesetzt. Für das schöne Dornröschen, wie die Prinzessin seither im Volksmund heißt. Ich fürchte mich nicht, guter Alter. Ist das Dornröschen wirklich so schön, wie man sich's erzählt, so muss ich es sehen. Diese Worte sprachen auch die anderen Prinzen, junger Königssohn. Und sie kamen nicht wieder. Lieber würde ich sterben, als auf Dornröschen verzichten. Schönste Prinzessin, ich werde dich erlösen. Denn niemand anders als du kann meine Frau werden. Es waren aber gerade die 100 Jahre verflossen. Und der Tag war gekommen, wo Dornröschen wieder erwachen sollte. Als der Königssohn sich der Dornenhecke näherte, da waren es auf einmal große, schöne Blumen, die sich von selbst auseinandertaten, die Köpfe vor ihm neigten und sangen. Tritt näher, du Prinz, tritt ein, tritt ein. Dank euch, ihr Blumen. Seltsam, unversehens sinkt die Dornenhecke in sich zusammen. Nun rasch ins Schloss. Oho, ein gar merkwürdiger und lustiger Anblick. König und Königin haben sich's auf dem Pflaster des Hofes bequem gemacht. Und da liegen die Pferde und die scheckigen Jagdhunde und rühren sich nicht. Auch die Tauben auf dem Dach sind reglos und haben die Köpfe unter die Flügel gesteckt. Ich will ins Haus gehen. Potzblitz! Selbst die Fliegen an der Wand schlafen ja. Und hier, das ist wohl die Küche. Oje, der Koch liegt im Kuchenteig. Und diese Magd hier wollte wohl gerade ein Huhn rupfen, das ihr jetzt auf dem Gesicht liegt. Wird die einen Schreck bekommen, wenn sie erwacht? Erwacht? Erst wenn ich Dornröschen vom Schlaf erwecke, so ist der Fluch gebrochen. Ich muss Dornröschen finden. Wo mag sie nur sein? Rasch eilte er weiter durch das Schloss. Aber wo er auch suchte, er fand schlafende Gestalten aller Art, aber nicht sein Dornröschen. Auch im Thronsaal entdeckte er nur den Hofstaat, der da in Sesseln und auf dem Boden herumlag. Der Narr hatte seinen großen Kopf in den Schoß einer ehrwürdigen Hofdame gebettet und schnarchte so laut, dass der Prinz schleunigst das Weite suchte. Endlich, als der Tag sich schon zu neigen begann, gelangte er auch zu jenem Turm. Ahnungsvoll sprang er die Wendeltreppe hinauf, die unter seinen Tritten fast zusammengebrochen wäre, und riss die Tür der kleinen Stube auf, in welcher Dornröschen schlief. Da lag sie und lächelte den Prinzen im Schlaf so liebreizend an, dass dieser die Augen nicht abwenden konnte. Mein Gott, ist sie schön. Wie Seide glänzen die blonden Haare. Ihr Gesicht schimmert so zart und rein wie Milch. Und ihr Mund? Ja, ihren roten Mund zu küssen, das müsste der Himmel auf Erden sein. Ich kann nicht anders, schönstes Dornröschen. Ich muss dich küssen. Bei Gott, sie schlägt die Augen auf. Ach, wo bin ich? Was ist geschehen? Und du? Wer bist du, schöner fremder Jüngling? Ich bin ein Königssohn. und habe dich von deinem Zauberschlaf befreit. Durch meinen Kuss, Prinzessin, wurdest du erlöst. Willst du meine Frau werden? Von Herzen gern, mein Prinz. Komm, lass uns zu meinen Eltern gehen, dass sie dich sehen. Da stiegen sie zusammen herab, und der König erwachte und die Königin, ebenso der ganze Hofstaat, und sahen einander mit großen Augen an. Der Prinz aber hielt sein Dornröschen im Arm und sagte zu ihr: Sieh nur, Liebste, wie überall im Schloss das Leben wieder beginnt. Die Pferde stehen auf und schütteln sich, die Jagdhunde springen und wedeln mit den Schwänzen, auch die Vögel singen wieder ihr Lied. Und die Tauben auf dem Dach ziehen den Kopf unterm Flügel hervor und fliegen ins Feld. In der Tat, auch die Fliegen an den Wänden krochen weiter, das Feuer in der Küche erhob sich, flackerte und kochte das Essen, die Magd tat einen Schrei, als sie beim Erwachen das Huhn auf ihrem Gesicht bemerkte. Der Koch zog den Küchenjungen kräftig an den Haaren, dass er heulte. So! Und so! Und so! König aber sprach zu dem Prinzen, als er von seinem mutigen Vordringen gehört hatte, voller Freude: Komm her zu mir, mein Sohn. Du sollst meine Tochter zur Frau haben. Und zum Dank, dass du Dornröschen und uns alle erlöst hast, gebe ich dir die Hälfte meines Reiches. Da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert. Und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende. Der Schneemann. Dicht am Haus bei der riesigen alten Tanne stand ein großer Schneemann. Die Kinder hatten ihn unter begeisterten Jubelrufen gebaut und mit Peitschenknall und Glöckchenklingeln das Schlitten begrüßt. Zwei schwarze Kohlestückchen waren seine ausdrucksvollen Augen, und Annas alter eiserner Teppichkamm war sein Mund, und das sah genauso aus, als hätte er Zähne. Seine Nase war eine Mohrrübe, denn wer Tag und Nacht in der Kälte draußen steht, der muss ja eine rote Nase haben. Großvaters alter runder Hut stand ihm ausgezeichnet, und mit dem Rutenbesen unterm Arm sah er ganz unternehmungslustig aus. Der kleine Nikolas hatte den dicken weißen Pelz noch mit blanken Kieselsteinen verziert. Es war wirklich ein stattlicher Schneemann. Joko, der alte Hofhund, fand das aber gar nicht. Obwohl er fast keine Stimme mehr hatte, kläffte er heiser und wütend den ganzen Tag und zerrte an seiner langen Kette. Mann. Schluss für heute, Kinder! Reinkommen! Oh, wie schade! Wiedersehen, Schneemann! Weg sind sie alle. Endlich Ruhe hier. Dieses Theater um so einen eingebildeten Narren von Schneemann, das war ja entsetzlich. Keine ruhige Minute in meiner Hütte. Kein Mittagsschläfchen. Na, mein lieber Herr Schneemann, so schmeckt euch wohl euer Leben. Kein Wunder, den ganzen Tag Mittelpunkt, nichts fein genug, euch herauszuputzen. Na, lasst nur, ihr werdet schnell genug einsam und vergessen sein. Ich erlebe das alle Tage, aber ich kann ja wenigstens bellen, wenn auch nicht sehr schön. Aber nicht doch so griesgrämig, Herr Hofhund. Es ist doch wundervoll zu leben. Es kracht und knackt in mir vor Kälte und der eisige Ostwind erhöht ordentlich mein Lebensgefühl. Und die Kinderchen, dieser Spaß. Spaß nennen Sie das, Herr Schneemann? Diese Gören? Keine Erziehung mehr heute, aber Ihnen scheint wohl alles Spaß zu machen. Oh nein, Herr Hofhund. Die Glühende dort oben, die Sonne, die glotzt mir ein bisschen zu viel. Sie möchte wohl gern, dass ich ihr zublinzle. Ha, kann sie lange warten. Eingebildeter Kerl. Weg, sagen Sie immer, Herr Hofhund. Ja, wenn ich mich nur von der Stelle bewegen könnte. Nicht auszudenken, wie schön das wäre. Aber leider kann ich nicht laufen. Nicht laufen? Die Sonne wird euch schon laufen lehren. Das habe ich ja im vorigen Winter bei eurem Vorgänger erlebt. Und den Winter davor bei dessen Vorgänger. Weg sind sie alle. Verstehe ich recht, Herr Hofhund? Sie meinen, die Glühende da oben, die Sonne, werde mich laufen lehren? Nein, nein, da irren Sie sich wohl. Sie lief ja vorhin selbst weg, als ich sie ein bisschen scharf ansah. Doch, was ist denn das? Jetzt erscheint die Sonne wieder. Aber von der anderen Seite. Sie ist so bleich. Dass ich nicht lache. Die Bleiche. Ihr wisst aber auch rein gar nichts, Herr Schneemann. Man merkt doch sehr, dass man euch heute erst zusammengepatzt hat. Das ist doch der Mond, der eben aufgegangen ist. Die Sonne kommt erst morgen wieder. Sie wird euch schon Beine machen. Für heute gute Nacht. Ich verstehe ihn einfach nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass es Unangenehmes ist, was er sagt. Er ist so unfreundlich. Auch wenn er lacht. Und die Sonne, die glotzte und dann wegging, die ist auch nicht mein Freund, das fühle ich. Aber der Mond dort oben, der Bleiche, der guckt mich freundlich an. Der mag da hängen bleiben und leuchten, damit ich mich selbst sehen kann. Und wie schön leuchtete der Mond. Seine zarten Strahlen glitten über das weiße Gewand des Schneemanns, als wollten sie ihn in seinen eisigen Gedanken trösten. Sogar die stolze Tanne war beeindruckt von dem Strahlen und Leuchten und rauschte leise mit ihrem Wipfel. Ist das nicht eine wunderbare Mondnacht? Ihr seid wirklich der schönste Schneemann, den ich in meinem langen Leben zu Gesicht bekommen habe. Dieses Weiß, diese leuchtende Farbe. Vielen Dank für das Kompliment, vornehme Dame. Diese strahlende Farbe hat mein Pelz vom Schneeglöckchen. Vom Schneeglöckchen? Das ist ja sehr interessant. Ja, ja. Ihr müsst wissen, meine Dame, in alten Zeiten hatte der Schnee keine Farbe. Da ging es ihm wie dem Wind. Ja, tatsächlich. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Der Wind hat wirklich keine Farbe. Man kann ihn nicht sehen. Man fühlt ihn nur und hört ihn. Ganz recht, liebe Dame. Ebenso ging es einst dem Schnee, den man nur fühlen konnte. Und er war sehr traurig darüber. In seiner Not lief er zu dem kleinen blauen Veilchen. Es solle ihm doch seine Farbe geben. Aber das blaue Veilchen lachte nur schelmisch und meinte, er solle sein Glück nur anderweitig probieren. Ach, das hätte ich der kleinen, bescheidenen Blume eigentlich gar nicht zugetraut. Aber erzählen Sie bitte weiter, Herr Schneemann. Es ist zu spannend, Ihnen zuzuhören. Oh, ja. So lief der Schnee also wirklich weiter zur roten Rose. Aber die Rose piekte ihn nur und hielt den Schnee für größenwahnsinnig. Kann ich mir denken. Diese eitle Stolze, die immer die Schönste sein will, die gibt doch zuletzt ihre Farbe her. Der arme Schnee lief weiter, reihum zu allen Blumen. Aber er hatte kein Glück. Die meisten lachten ihn aus. Einige gaben ihm gute Ratschläge, aber alle schickten ihn wieder fort. Der Ärmste. Da fiel ihm zu guter Letzt ein, dass er ja das kleine liebliche Schneeglöckchen vergessen hatte. Und lief flink hin zu ihm und erzählte ihm seine Not und seine Enttäuschung. Und das kleine Schneeglöckchen hatte wirklich Erbarmen mit ihm und schenkte ihm seine Farbe. Und seitdem ist der Schnee weiß. Die liebe kleine Blume. Daher beschützt der Schnee die kleine Liebliche auch ganz besonders und lässt sie nicht erfrieren, selbst wenn sie mitten im Schnee blüht. So ist es, meine Dame. Den anderen Blumen aber ist der Schnee gram und lässt sie erfrieren. Oh, was für ein eisiger Wind auf einmal. Ich kann Sie gar nicht mehr verstehen, Herr Schneemann. Oh, und dieser eisige Nebel. Nun kann ich auch gar nichts mehr sehen. Am nächsten Morgen war herrliches Frostwetter. Wie schön leuchtete alles, als der Nebel aufstieg und die Sonne kam. Bäume und Büsche waren voller Raureif. Sie sahen aus wie ein ganzer Wald von Korallen. Und über der Schneedecke der Erde glitzerte es wie von Diamantenstaub. Überwältigt von so viel Schönheit, starrte der Schneemann ganz in den lieblichen Anblick versunken. Und erschrak plötzlich heftig. Hallo, wer steht denn da direkt vor meiner Einfahrt? Na, du bist ja ein toller Schneemann. Oh ja, Großvaters Hut steht ihm wunderbar. Oh Erik, sieh doch nur, wie herrlich die ganze Welt aussieht. Im Sommer kann es nicht schöner sein. Und so einen ausgezeichneten Burschen wie diesen Schneemann hier hat man im Sommer erst recht nicht. Schneemann, Schneemann, armer Wicht, hast deinen Stock und schlägst doch nicht. Wer waren die beiden? Du bist länger auf dem Hof als ich. Kennst du sie? Ja, sie hat mich doch gestreichelt. Und er hat mir einen Knochen geschenkt. Die beiden weiß ich nicht. Aha. Aber was sind die beiden nun wirklich? Ein Liebespaar. Ein Liebespaar? Was ist denn das nun wieder? Das heißt, sie werden einmal in ein Haus ziehen und beide an einem Knochen nagen. Sind die beiden ebenso bedeutend wie du und ich? Viel mehr. Die beiden gehören ja zur Herrschaft hier im Haus. Ja, ich bin alt und erfahren und kenne alle hier auf dem Hof. Es gab einmal eine Zeit, da war ich nicht in der Kälte und an der Kette hier draußen. Die Kälte ist doch herrlich. Es knackt ordentlich in mir. Aber erzähl, erzähl bitte mehr davon. Als ich noch jung war, klein und drollig, wie man sagte, war ich der Liebling der Herrschaften dort drin im Haus. Ich lag im Schaukelstuhl, wurde oft mal auf die Schnauze geküsst und trug ein kleines Wams aus schillerndem Samt. Wie schön, dein Wams war sicher noch viel prächtiger als mein weißer dicker Pelz. Na sicher war das prächtiger, vor allem haltbarer. Na, das ist wohl schön hier, alter Schneemann. Ich und alt? Ich bin doch erst einen Tag alt. Man könnte sich immer nur ärgern über die Rasselbande. Nun rudeln sie wieder und schlittern und toben. Ach, nicht ärgern. Hör lieber auf, mit der Kette zu rasseln. Und erzähl weiter. Ja, also, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Pusselchen nannte man mich. Und Jockhochen und Liebling und Herzchen. War das eine Zeit? Als ich den Herrschaften aber zu groß wurde, schenkten sie mich der Haushälterin und ich kam in die Kellerwohnung. Guck mal da, da steht ein Fenster offen. Da kannst du direkt in die Wohnung hineinschauen. Ja, wirklich. Oh, da drinnen steht ja noch ein Schneemann. Das ist doch der weiße Keramikofen. Das ganze Gegenteil von dir. Ich kann dir sagen, ein Ofen ist das. Ein Öfchen mit dem Kissen dort, das einmal für mich bestimmt war, koche ich immer bis ganz unter das Öfchen. Oh, war das gemütlich. Das war sicher sehr gemütlich, wenn ich doch nur laufen könnte. Oh, dort kommst du nie hinein. Und kämst du zum Ofen? So würdest du vergehen. Also, bei der Haushälterin war ich, Die Herrschaft. Ich bekam noch besseres Futter als oben, wurde nicht mehr von den Kindern abgeküsst und hin und her geschleppt. Aber der Ofen war doch das Allerschönste. Wie oft träume ich noch von ihm. Wie reich bist du? Meine Träume sind sehr einsam. Oh, sieh doch, jetzt wird das Öfchen wohl gerade gefüttert. Es frisst, dass ihm das Feuer aus dem Mund herausschlägt. Mir wird ganz wunderlich zumute. Ja, ja, jetzt gibt's Brennholz und Kohlen für ihn. Da ist er immer ganz gierig danach. Man muss sich an seine Seite halten oder unter ihn kriechen. Das ist ein Behagen. Ich fühle es jetzt noch. Aber warum bist du denn nicht bei ihm geblieben? Wie konntest du nur einen so behaglichen Ort verlassen? Glaubst du vielleicht, ich hätte mich von selbst hier niedergelassen? Rausgeworfen hat man mich. Das ist ja schrecklich. Rausgeworfen? Die liebe Haushälterin hat dich... Ach, was? Ich habe den kleinen frechen Sohn der Herrschaft ins Bein gebissen und da hat man mich an die Kette gelegt. Der Junge nahm mir den Knochen weg und da dachte ich, Knochen gegen Knochen und biss zu. Ja, so ist die Welt. Und aus Kränkung darüber habe ich auch noch meine schöne Stimme verloren. Wie sonderbar es in mir knackt. Könnte ich nur durch das Fenster zum Ofen gelangen? Das ist doch wirklich ein bescheidener Wunsch. Warum sollte der nicht in Erfüllung gehen? Ich möchte mich so gern ein bisschen an seine Seite lehnen. Weg! Weg! Du hast die Ofensehnsucht. Das ist eine schlimme Krankheit für einen Schneemann. Ich habe sie auch gehabt. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Oh, mein linkes Hinterbein. Ich glaube, wir bekommen Tauwetter. Ach, es ist alles so uninteressant. Wenn ich nur den schönen Ofen ansehen kann. Wie gemütlich es da drinnen aussieht. Ja, jetzt in der Dämmerstunde wurde die Stube noch einladender. Vom Ofen her leuchtete es mild. Und wenn seine Tür geöffnet wurde, schlug die Flamme heraus und leuchtete rot auf in dem weißen Gesicht des Schneemanns. Na, mein schöner Herr Schneemann, traurig. Ein bisschen einsam, was? Aber fein siehst du aus im Licht der untergehenden Sonne. Ganz rosig. Die untergehende Sonne. Die Sonne ist schon längst weg. Aber sieh doch, wie der Ofen den Schneemann beleuchtet, wenn Anna die Ofentür öffnet. Vielleicht sind die beiden verliebt. Gegensätze ziehen sich an. Bestimmt. Schneemann, geh ins Haus hinein. Kannst dich an den Ofen setzen. Hallo, wir lassen dich allein. Ade. So ein Lärm um einen verliebten Schneemann. Oh, es kommt anderes Wetter. Der Hofhund hat recht. Es gibt Föhnwetter. Oh, mein linkes Hinterbein. Ich spüre den Südwind schon. Er kommt aus Afrika, aus der Wüste, wo die Sonne von oben und der Sand von unten brennt. Dort wirbelt er den feinen, losen Sand zu großen Säulen auf und meint, hier könne er dasselbe mit dem Schnee tun. Ich bekomme dann immer Kopfschmerzen. Oh, mein Kopf. Mein armer Kopf. Aber der Schneemann hörte gar nicht zu. Er war in seine eigenen schönen Gedanken vertieft. Das Tauwetter nahm zu, der Schneemann nahm ab. Er sagte nichts, er klagte nicht. Und eines Morgens war der Schneemann weg. Einfach davongelaufen. Nur ein Schürhaken zeigte noch die Stelle an, auf der er gestanden hatte. Anna! Anna! Hier ist dein Schürhaken, den du immer suchst. Den hat der Schneemann im Leib gehabt. Jetzt kann ich seine Ofensehnsucht auch verstehen.